Großstadtfieber. Montag bis Freitag von 10 bis 13 Uhr. 3,4 MHz. It's great. Großstadtfieber auf Radio 100. Und so hat alles angefangen. Sie haben genau 3 Stunden Zeit, von 10 bis 13 Uhr. Und es gibt genau 5 Menschen in dieser großen Stadt, die immer zu Ihnen halten. 25 Uhr, 12 Grad 47 wären es heute und das Ganze natürlich wieder mal umgekehrt. Sagt die eine Tomate zur anderen, aber ich glaube, den kennen Sie schon, die Gemüsepreise. Und die Platte, die eben, die fand ich genauso beschissen wie ihr. Und anrufen müsst ihr jetzt nicht mit, unser Telefon ist seit heute Morgen abgestellt. Großstadtfieber, montags bis freitags von 10 bis 13 Uhr, ab 1. September auf Radio 100. Ja, wir sind immer noch 5 und sitzen jetzt hier gemeinsam ums Mikrofon. Manuela Kai, Ahima Berlage, Angela Gobelin, Stefan G. Kiesbü und Carla Schlender. Und Stefan und ich waren ja nicht von Anfang an dabei. Vielleicht erzählt ihr jetzt mal, wie das alles angefangen hat. Wir waren nie 5. Nie. So hat es nämlich angefangen. Wie? Wir waren immer nur 4 alle. Wir haben damals, als wir diesen Jingle gemacht haben, gab es immer noch den 5. Moderator oder die 5. Moderatorin, no name. Aber wir haben, sagen wir mal, optimistischem Vorgriff diesen Jingle gemacht und haben gesagt, also 5 Menschen halten zu Ihnen. Wir waren aber tatsächlich immer nur 4 in unendlicher Selbstüberschätzung haben wir uns dann einfach auf 5 genannt, waren es aber nie. Bis jetzt, nach einem Jahr, sind wir dann endlich auf 5 angewachsen. Und erzähl doch mal aus den grauen Vorzeiten. Mm. Angela, erzähl doch mal. Was? Alle gucken auf mich, das finde ich gemein. Ja, du musst Fragen stellen, du bist die Moderatorin. Ihr seid gemein, ich bin auch ganz jungfräulich, was die Moderatorin angeht. Manuela, erzähl doch mal, wie ist dir denn die Moderation angetragen worden? Das ist gemein, das habe ich vorhin schon beim Frühstück erzählt. Ja, das haben die Hörerinnen und Hörer ja nicht gehört. Gut, also da man hier neuerdings wirklich gar kein Blatt mehr vor den Mund nehmen darf, so kurz vor dem Untergang, meine ich, kann man ja alles mal erzählen, was man sonst nicht so aus Taktgründen erzählen hätte sollen. Es fing so an, dass gesagt wurde, die Zeit am Vormittag muss möglichst billig gefüllt werden und mit geringstmöglichem Aufwand muss der beste Effekt herausgeholt werden. Und so kamen Leute der Radio 100 Kernredaktion damals auf die Idee, eine Sendung zu machen, die halt hauptsächlich von den Moderatoren gestaltet wird. Und so griff man auf die Moderatoren und Moderatorinnen zurück, von denen man dachte, sie könnten leere Sendungen am besten durch ihr Geplapper füllen. Und ich weiß auch nicht, wie man denn auf ja Angela und mich kam. Das ist nicht unbedingt ein Kompliment, was sie da sagen. Ach, na ja, es kommt drauf an, wie man es sieht. Ne? Also ich wusste auch nicht damals, ob ich mich geschmeichelt fühlen sollte oder eher beleidigt, aber wir haben es halt getan und tun es halt immer noch. Ja, und was sind denn eure schönsten und schrecklichsten Erlebnisse bei Großstadtfieber gewesen? Diese Frage darf natürlich nicht fehlen. Da habe ich mir gar nichts ausgedacht. Überlegen. Lass uns doch rasch was erfinden. Das ist jetzt aber peinlich. Ich glaube, wir machen also Musik. Also nein, wir machen jetzt keine Musik. ich finde es immer schrecklich, wenn ich moderiere und ich mache das ja immer vom anderen Studio aus. Ja, Angela ist die Einzige bei uns, die nämlich die selber Technik kann, machen kann. Ich habe einen Führerschein, Führerinnenschein. Und wenn ich dann immer sitze und es ist irgendwie immer lustig, wenn ich ein Interview mache, dann geht das Rotlicht an und dann kommen in dem Augenblick mal 5 Leute mindestens rein ins Studio und das wirkt sich auch auf die Konzentration aus. Und da gab es schon einige merkwürdige Pannen, dass dann die Leute mittendrin plapperten und schwatzten und so. Ich finde immer am tollsten, wenn Live-Musik gemacht wird. Hier in diesem winzig kleinen Raum, man muss sich vorstellen, dieser Sprecherraum, weil ich sitze im Sprecherraum, ich bin zu blöde, selber Technik zu machen. Außerdem mag ich es gerne, wenn mir ein Techniker wie jetzt der AB gegenüber sitzt, der grinst immer so nett, das inspiriert einen immer so. Und wenn dann hier in diesem winzigen Studio, ich würde mal sagen, das sind so 8 oder 10 Quadratmeter, wenn hier 35 Musiker, Musikerinnen samt Instrumenten, möglichst Kontrabässe und so, sich aufbauen und wir 2,5 funktionierende Mikrofone haben, das Ganze hier dann live über den Sender geht, das sind mir immer die liebsten Situationen. Aber es sind auch die, wo man am schnellsten altert. Ne? Du denkst an das Improvisationsorchester, was ich dir aufgedrückt hatte, meine? Ja, unter anderem, ja. Als ich das dritte Mal gemacht habe, da kam eine Band rein mit einem Kontrabass, einem Verstärker, einer E-Gitarre, einem winzigen Schlagzeug und noch einem Becken. Das Becken wurde direkt neben meinem Ohr installiert und dann haben sie losgelegt. Mir hat es danach so lange in den Ohren gedröhnt, dass ich 2 Platten brauchte, um mir ein eigenes Wort wieder zu verstehen. Ja, und die schrecklichsten Erlebnisse? Ich finde das schon ungeheuer schrecklich. Okay, wir machen jetzt erstmal Musik. Ich muss mir noch ein paar Fragen ausdenken. Ich habe mich jetzt entschlossen, die Gesprächsleitung offiziell niederzulegen, wo hier so viel ultimatives Moderationspotenzial im Studio sitzt. Bitte, meine Damen und Herren. Man kommt ja sonst nie zu Wort. Ja. Wo war er denn stehen geblieben? Bei unseren schrecklichsten Erlebnissen. Andere, erzähl mal. Also, als das Rotlicht aus war, fiel uns ja plötzlich wieder alles ein. Ich habe mal verschlafen jetzt vor 1,5 Wochen. Das war aber mein schlimmstes Erlebnis, nicht deins. Weil ich habe nämlich eigentlich Morgengrauen moderiert. Und dann hieß es, es kam gerade ein Anruf von Angela, sie kommt nicht oder sie kommt später, sie hat verschlafen. Das Drollige ist ja, dass ich echt wach geworden bin und auf meine Uhr geguckt habe und das war Schlag 10. Ne? Und da habe ich gedacht, irgendwie muss ich jetzt woanders sein. Du musst jetzt mal anmoderieren, ja. Dann bin ich halt einfach sitzen geblieben im Studio sozusagen und dachte mir, ach Gott, schau, aus lauter Gewohnheit moderiere ich dann Großstadtfieber auch gleich weiter. Und hab dann nach 3 Stunden Morgengrauen halt gesagt, also jetzt guten Morgen zum Großstadtfieber mit Angela Gobelin. Ich dachte, vielleicht merken es die Leute ja nicht. Und hab dann aber doch noch kurz aufgeklärt, dass du noch aus lauter Gewohnheit, genau wie ich da noch sitze, aus lauter Gewohnheit noch im Bett liegst, aber in Bälde denn kommst. Und dann war es ja auch so schlimm nicht. Aber es war schon irgendwie so, ein Albtraum wurde wahr. Ja, das allererste Mal. Schwäche anfangen. Ahima wollte uns noch einen Albtraum erzählen. Das war jetzt die Überleitung, du hast es nicht mitgekriegt. Sonne gemeine, mir geht gar nicht um den Albtraum. Mein schlimmstes Erlebnis bei Großstadtfieber ging nämlich nicht durch die Luft, sondern es ging so, dass 2 Frauen, nämlich Angela und Manuela, mit gehässigem Gesicht und einem Stapel Platten unter dem Arm gesagt haben, heute musst du Probe moderieren. Und dann haben sie in 20 Minuten oder 40 Minuten alle Pannen, die im Großstadtfieber passieren können, reingequetscht, haben nämlich irgendwie Platten zu schnell abgespielt, haben einen anderen Titel und dann kam immer über den Kopfhörer, jetzt musst du es aber verbessern und jetzt musst du aber was dazu sagen, jetzt reiß ich mal auf, sag mal was. Und danach war ich so schweißgebadet, dass ich die ganze Nacht geträumt habe, Plattenspieler, CD-Player, alles wäre ausgefallen und ich müsste die ganze Zeit da sitzen und über den Kopfhörer kämen, du musst noch 10 Minuten was erzählen, wir müssen noch reparieren. Und dann ging es wieder, du musst noch 10 Minuten was erzählen. Dann bin ich um 6 Uhr morgens aufgewacht und hatte dann um 10 Uhr meine erste Moderation und war so todmüde, dass ich mittags nach Hause gekommen bin, aufs Bett gefallen bin mit Schuhen und Jacke an und 4 Stunden geschlafen habe. Fällt mir was ein, ich glaube, die Kassette haben wir noch irgendwo, Manuela. Das können wir ja beim nächsten Jubiläum machen. Dann sind wir geschiedene Leute. Wir haben auch 2 Eingänge. Wir haben Probemoderation noch irgendwo festgehalten und auch Stefans Probemoderation. Ihr seid so wird man hier erpresst. Ihr seid ein Leben lang erpressbar. Man muss ja sehen, wo man bleibt. Und ich glaube, das Ätzendste ist eigentlich nicht, wenn eine Moderation ausfällt, weil das merken die Leute draußen gar nicht so, sondern wenn die Musik ausfällt. Und ich kam irgendwann mal. Wenn dieser Verkehrsjingle läuft und die Verkehrsmeldung, dann kam ich so rein ins Studio und dachte, die 2 Platten liegen schon drauf, lagen sie aber nicht. Und vorher wurde mir gesagt, ach, da hat einer angerufen und kommt später. Und ich dachte, wer wird schon irgendjemand sein? Und so war es nicht. Und dann war es die Musikredaktion. Und dann standen zum Glück noch die Platten vom Morgengrauen da und dann schnell aufgelegt, in Sekundenschnelle. Und ja, dann konnte ich erstmal eine Stunde lang meine eigenen Platten, was heißt eigene Platten, also die... Die von der Stunde davor. Das Lied. Wir nutzen ja glücklicherweise immer LPs, da kann man ja noch einen anderen Titel von nehmen. Multiple-Choice-System. Ich habe immer so Albträume, ich träume ganz oft denselben Traum, nämlich, dass jede Platte nur 2 Sekunden dauert und ständig das Rotlicht angeht und ich dann was erzählen muss und dann... Erzähle und in meinen Träumen muss ich die Platten auch selber immer noch aussuchen zwischendurch und suche die Platten aus, während ich mir irgendwas ausdenke zu erzählen, lege die Platten auf Und kaum spiele ich die an, sind sie schon wieder zu Ende. Das Rotlicht geht wieder an, ich muss wieder was erzählen. Und aus diesen Träumen wache ich gewöhnlich schweißgebadet auf. Also keine Moderation ist so schlimm wie diese Albträume, muss ich sagen. Vielleicht sollten die Neueren mal was erzählen. Ja, Stefan, ist dir noch gar nichts Schlimmes in deiner Großstadtfieberkarriere passiert? Mir ist überhaupt nichts Schlimmes passiert. Mir ist nur immer das Schlimme in den Probemoderationen passiert, aber so eigentlich noch gar nicht. Also ich kann noch nicht aus meinem reichhaltigen Erfahrungsschatz schöpfen, so wie ihr das tut. Ich habe auch noch keine wahnsinnigen Fieberträume vom Großstadtfieber gehabt, aber Moderatorinnen träumen viel. Vielleicht sollten wir mit dieser Weisheit irgendwie erstmal Schluss machen. Wenn alles gesagt ist, bleibt nur noch die Musik. Und jetzt bitte Musik.